Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 1, Tag 5. Hallo, hallo und einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Ich bin so aufgeregt, weil sogar die Menschen in Russland dies hören. Diese Andacht wird auch ins Französische übersetzt. Sie geht sogar in den Nahen Osten. Sie geht an Nationen in der ganzen Welt. Und wo immer du heute bist, ich wünsche dir einen unglaublich schönen Tag mit Jesus. Gehen wir zu Vers 4 in 1. Korinther 1 in der Passionbibel. Ich danke meinem Gott allezeit für euch, weil er euch durch eure Vereinigung mit Jesus, dem Messias, einen so freien und offenen Zugang zu seiner Gnade gegeben hat. Schau, warum sollte Vers 3 bedeuten, dass Paulus darum betet, dass Gott ihnen Gnade schenkt? Das haben mir einige Leute gesagt. Wenn es das wäre, was er sagen wollte, dann hätte er sich in Vers 4 selbst widersprochen. Denn er sagt, ich danke Gott, dass ihr freien Zugang habt. Weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet, dass du so viel Gnade erfahren wirst, wie du es möchtest. Stellen wir uns vor, ich habe eine Kreditkarte ohne Limit. Ich gebe Gracie meine Kreditkarte und ich sage, Gracie, du kannst sie benutzen. Und dann, etwa einen Monat später, sage ich zu Gracie, Gracie, ich wünsche dir viel Freude mit der Kreditkarte, die ich dir gegeben habe. Damit will ich einfach sagen, dass ich mich freuen würde, wenn sie sie verwendet. Wie viel wird sie also von dieser Kreditkarte erleben? Genau so viel, wie sie sich entscheidet, sie zu benutzen. Und genau das ist es, was Paulus sagt. Er dankt Gott ständig dafür, dass sie freien Zugang haben. Wie viel du also von der Gnade Gottes im Leben erfährst, hat nichts mit Gott zu tun. Es hat nur mit dir zu tun. Weißt du, wenn Paulus von freiem Zugang spricht, muss ich natürlich sofort an die Worte aus Johannes Kapitel 19, Vers 30 denken. Jesus sagte, es ist vollbracht. Und genau das geschah, als Jesus sagte, es ist vollbracht. Der Vorhang im Tempel riss in Stücke. Nun hatte jeder freien Zugang zu dieser Gnade. Je mehr du also Gott bittest, dir Gnade zu geben, desto weniger wirst du sie erfahren. Je mehr du in deinem Herzen sagst, hey, ich kann so viel davon haben, wie ich will, desto mehr wirst du davon haben. Paulus sagt uns noch etwas. Er sagt, durch eure Vereinigung mit Jesus, dem Messias. In meiner Mentoringgruppe habe ich die längste Serie aufgenommen, die ich je in meinem Mentoring gemacht habe. Ich habe eine Serie darüber gemacht, was es bedeutet, in ihm zu sein, in Jesus Christus zu sein. Und wir haben tatsächlich 31 Lektionen nur über dieses Thema gemacht. Schau, in der Vereinigung mit Jesus hast du Zugang zu dieser freien Gnade. Lass mich dir etwas sagen. Wenn du das verstehst, dann muss das höchste Ziel deines Lebens die Vereinigung mit Jesus sein. Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch bleibe, dann werdet ihr immer fruchtbar sein. Fruchtbar sein ist eine sehr einfache Sache im christlichen Leben. Sie kommt aus der praktischen Vereinigung mit Jesus. Ich habe meine Leute in der Mentoring-Gruppe, wir nennen sie Gemeinschaft ohne Grenzen, gelehrt, dass es eine Sache ist, mit Jesus eins zu sein, aber es ist eine andere Sache, wenn man die Erfahrung macht, mit Jesus eins zu sein. Es ist die biblische Wahrheit, dass ich mit Jesus vereint bin, sobald ich gerettet bin. Aber das ist nicht immer das, was wir erleben. Denk mal darüber nach. Die Bibel sagt, dass wenn ein Mann und eine Frau heiraten, sie ein Fleisch werden. aber das bedeutet nicht, dass sie diese Einheit erleben. Ich kenne nur sehr wenige Paare, die diese Einheit tatsächlich erleben. Und doch ist es eine biblische Wahrheit, dass sie bereits eins sind. Ich werde dir drei sehr einfache Schlüssel geben, wie du diese Einheit mit Jesus immer erleben kannst. Nummer 1. Hingabe. Gib dich Jesus hin. Nummer 2. Vertrau ihm. Du lebst einfach deinen Tag, indem du Jesus vertraust. Und Nummer 3. Du gehorchst ihm. Wenn er dir sagt, dass du etwas tun sollst, dann tu es einfach. Hingabe, Vertrauen und Gehorsam bringen uns in eine praktisch erlebte Einheit mit Jesus. Und aus dieser erlebten Einheit mit Jesus heraus werden wir so viel von dieser Gnade erleben, wie wir wollen. Jeder Christ sollte ein liebenswerter, charmanter Mensch sein, jeder einzelne Christ. Aber leider ist das nicht jeder. Lasst uns diese Menschen sein. Lasst uns Menschen sein, auf die die Welt neidisch ist, weil sie haben möchte, was wir haben. Ich sehe euch morgen, Leute.